Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen Sendern. Angeschlossen die nordamerikanischen Sendeketten der National Broadcasting Company, der Columbia Broadcasting System, des Mutual Broadcasting System, ferner der italienische, der ungarische, der schwedische, der dänische, der norwegische, der schweizerische und der jugoslawische Rundfunk. Sowie die Sender des Protektorats Prag und Brünn. An einem schicksalhaften Tage des deutschen Volkes übertragen wir aus der Krolloper in Berlin die auf Befehl des Führers einberufene Sitzung des Großdeutschen Reichstags. Tutti le stazioni del Reich. Trasmettiamo la sessione del Reichstag. Parlerà il Führer. Ici sont tous les postes émetteurs du Reich. Vous allez entendre une déclaration du gouvernement du Reich prononcée par le Führer au Reichstag. This is the broadcasting system of Greater Germany calling with all stations. Further are joined up the three American systems, the National Broadcasting Company, the Columbia Broadcasting System, the Mutual Broadcasting System, New York, the Italian, the Norwegian, the Hungarian, the Danish, the Swiss, the Swedish, and the Yugoslav broadcasting stations, and the stations of the Protectorate, Prague and Brünn.